Der Voyeur. Hörspiel von George Tabori. Deutsch von Ursula Grützmacher. Regie Jörg Jannings. Die Weißen. Der schreckliche Richter Günther Einbrot. Dreifuß, ein Voyeur, George Tabori. Marie, seine Haushälterin, Brigitte Kahn. Officer Kloski, ein Polizist, Rainer Frieb. Die Schwarzen. Rosinda, später eine Hure, Ursula Höpfner. Hühnerbrust, ihr Bruder, Nico Grünecke. Mr. Cruz, ihr Vater, Marie Levy. Zickzack, ihr Zuhälter, Detlef Jakobsen. Mutter Cruz, Brigitte Röttgers. Leroy, ein Klempner, Klaus Fischer. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer. Verhandeln wir den Fall des schwarzen Jungen, der in der 95. Straße erschossen wurde. Sind alle anwesend? Sind alle anwesend? Sind alle anwesend? Ja. Die Schwarzen links, die Weißen rechts. Ja. Wo ist der Junge? Tot. Ja, ich weiß, aber wer wird den Jungen heute darstellen? Hallo, Cristiano. Hallo. Hallo, mein Junge. Wie heißt du? Hühnerbrust. Er heißt Pedro Maria Felix Cruz. Aus Puerto Rico? Aus Puerto Rico. Wieso Hühnerbrust? Ich bin ein Krüppel. Ah, dann ist ja alles gut. Nicht wahr? Nicht wahr? Nein. Was hast du heute Mittag gegessen? Schwarze Bohnen. Sonst nichts? Sonst nichts. Keine Milch? Keine Milch. Gut, Hühnerbrust, jetzt zeig uns doch mal, wie du erschossen wurdest. Drei Schüsse peitschen. Peng. Peng. Peng. Ich taumele die Treppe herunter. Stimmt nicht. Mr. Kloski, was sagen Sie dazu? Ich schieß mal in die Luft. Sowas nennen wir einen Warnschuss. Zweimal. So war es nämlich. Marikon. So war es. Marikon. Okay, ja. Ich sage euch, was kein Warnschuss ist. Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wenn Gott in der 95. Straße wohnte, würden Sie seine Fenster einschmeißen. Ach, Mr. Dreifuß. So hat es angefangen. An einem Montagmorgen im November um 8:30 fing es an zu schneien, als stürzte der Himmel ein. Nichts ist wie der Schnee von New York. So weiß, dass die Augen schmerzen. Ich stand eine Weile am Fenster und beobachtete zwei Kinder auf der anderen Straßenseite. Sie spielten im Schnee. Dem Mädchen rutscht der Rock bis zum Schenkel, aber ich wandte mich ab und winkte nach dem Frühstück. Dieser Mann sieht die ganze Zeit aus dem Fenster. Was gibt's da eigentlich zu sehen auf unserer Straßenseite? Den Sonnenuntergang? In Puerto Rico war ich 6 Fuß groß. Hier bin ich 2 Fuß groß. Ich vermisse den Sonnenuntergang. Hier wohnt die Sonne in einem Fenster im 23. Stock. Mein Name ist Cruz. Ich bin der Vater. Warum sieht er die ganze Zeit aus dem Fenster? Ob er meine rechte Hand und die 3 fehlenden Finger bemerkt hat. Ja, Mr. Cruz, ich könnte Ihre 3 fehlenden Finger sehen. Wie denn, wenn sie fehlen? Wie denn, Mr. Dreifuß ist Gelehrter. Beobachtet die Vögel im Central Park. Er wurde 2-mal zu unzüchtigen Handlungen, wie man so sagt, aufgefordert. Diese Obszönitäten sind ekelhaft. Ich bin seine Haushälterin. Davor war ich in etwas anderes. Man nennt mich Zickzack. Ich habe zwei Mädchen zum Laufen in Brooklyn. Die dritte, Arabella, in der 8. Avenue. Aber die Geschäfte gehen miserabel. Wenn nämlich weiße Frauen für umsonst vögeln, dann ist eine Revolution fertig. Aber ich hatte meine Augen auf Rosinda. Also ihr erkennt Talent. Also wenn ich sehe. Stimmt's, Rosinda? Sag doch was, Rosinda. Ich bin's, Leroy. Leroy, der Klempner. Donnerstag sagt Mrs. Tuttle zu mir, reparieren Sie das Abflussrohr oben im Badezimmer. Ich repariere das Abflussrohr oben im Badezimmer. Sie immer dabei, schwänzelt um mich herum. Mr. Tuttle kommt zeitlich aus dem Büro nach Hause. Da sagst du mir, Nigger, was machst du da oben mit meiner Frau im Badezimmer? Geh völlig nach Hause und halt dich an deinen eigenen schwarzen Nutzen. Ich sag zu ihm, Mann, was werde ich denn von ihrer Alten wollen, wo ich doch Rosinda haben kann? Unter der Chortreppe. Er wirft eine Lampe nach mir. Ich werf sie zurück. Und ich lande im Knast. Musik! Ach ja, Rosinda. Im Sommer hatten wir eine Bomba auf dem Dach. Das ist ein Fest. Und Rosinda lässt sich von mir küssen. Sie hat den Mund aufgesperrt wie ein Vögelchen. Sowas hab ich noch nie geschmeckt. Seitdem schnapp ich sie mir jede Woche einmal unter der Vortreppe. Ich stoße sie in eine dunkle Ecke. Mit der einen Hand halte ich ihr den Mund zu, mit der anderen drücke ich ihr die Knie auseinander. Ich bin fast drin. Aber ich bin so aufgeregt, dass es mir noch in der Hose kommt. Wieder eine Romanze in den Ofen geschossen. Männer! Was ist nun mit dem Schnee? Rosinda fragt, was mit dem Schnee ist. Rosinda summt. Wie hat es wirklich angefangen? Also morgens, so am Montagmorgen um 9 Uhr fing es an zu schneien, aber später, aber in derselben Nacht, eigentlich so hat es wirklich für mich angefangen, schneit es noch einmal. Ich stand am Fenster und polierte meinen Feldstecher. Und durch diesen Feldstecher könnte ich den Schnee sehen, erstmal nur den Schnee. Und die Flocken waren wie Flammen zu Pfingsten. Das kam von dem Neonlicht am Drugstore. Aber durch diese feurige Flocken konnte ich in ihr Zimmer hineinsehen. Die ganze Familie war da, direkt gegenüber. Ich sah eine Fliege. Diese Fliege lief die Wand hoch. Und ich dachte, das ist merkwürdig, es ist kaum die passende Jahreszeit für Fliegen, die sollten eigentlich alle tot sein. Da waren diese Regalen. Die Regalen waren absolut leer, bis auf ein Schüssel. Ein Schüssel voll mit, wie nennt man das, Kutteln, Tripe. Das Billigste, was man kaufen kann. Ich will dieses Elend nicht im Detail beschreiben, aber ich muss sagen, dieses Zimmer war grauenvoll. Entschuldigung, ein Magenkrampf. Naja. Die Familie steckte, also die steckten alle zusammen im selben Bett. Da war der alte Mann, die Mutter, der verkrüppelte Junge, der immer Hallo Cristiano zu mir sagt, und das Mädchen. Ach, ein Krampf, Entschuldigung. Ich muss eine kleine Pause machen. Sie zitterten. Sie starrten die Kutteln an. Ich habe genug Elend gesehen zu meiner Zeit, an allen möglichen Orten, in Dachau vor uns, aber lassen wir das. Ich will niemanden aus der Fassung bringen, aber ich muss sagen, da war etwas Wahnsinniges in diesen schwarzen Augen, diese großen schwarzen Augen. Als sie die Schüssel mit Innereien anstierten. Und sie hatten alle einen Schluck auf. Ich konnte die natürlich nicht hören, aber ihre Leiber hopsten irgendwie auf und nieder. Naja, dann konnte sich der Junge nicht länger beherrschen und griff nach dem Kuttel. Und der Vater, der alte Mann, schlug zu. Sie lügen. Das ist gelogen. Okay. Sie versuchten, ihn zu schlagen mit der rechten Hand. Mit den fehlenden Fingern. Aber sie schlugen immer am Kopf des Jungen vorbei. Und dann der Junge packte die Schüssel und begann sich die Innereien in den Mund zu stopfen. In derselben Nacht aß ich mit einem Freund in den Four Seasons zu Abend. Ich tue das nicht oft. Ich bin ein bescheidener Esser. Ich habe Magenschrumpfung seit dem großen Krieg, aber an diesem Abend war ich richtig ausgehungert. Ich gebe zu, ich fraß wie ein Schwein. Das Essen war gar nicht so besonders. Ich habe schon besser gegessen. Es gab Rindermark auf Toast, Avocado-Vinaigrette, dann Schildkrötensuppe. Mit einem Spritzer Madeira, Seezunge auf Mandeln, Bœuf Bourguignon. Ja, ich vergesse ganz die Gemüse, es war Brokkoli, nein, nicht Brokkoli, junge Kartoffeln. Ja. Ja, dann natürlich Gruyère. Mit Birne, Crêpe Marignac mit heißer Schokoladensauce. Nee, es war Flambé im Brandy. Und dieses hühnerbrüstige Kind in diesem schrecklichen Zimmer, das sich vorstellt. Was würde geschehen, wenn man uns dieses Leiden am schwarzen Leiden nehme? Wir würden zu den Schuften werden, die wir in Wirklichkeit sind. Später in der Nacht, als der Schnee noch immer fiel und man wie auf Wolken ging, ging das Mädchen aus, der Klempner wartete unter der Treppe und nagelte sie an ihr Kreuz. Schenkte ihm 2 Tropfen Blut. Jungfernschaft, ade. Und heulte wie ein Baby. Aber die Zeit heilt alle Wunden. Stimmt's, meine Herren? Stellen Sie sich vor, im November spielte ich noch im Schnee wie ein Kind. Im Juni war ich schon 2-mal hops genommen. Gefällt euch mein neuer roter Hut? Und in der Klapsmühle. Und wer kümmert sich um meinen dicken Bauch? Ich werde dieses Kind gebären und ihm eine Machete kaufen zur Kommunion. Es soll ein Killer werden. Ja. Zeit heilt alle Wunden. Stellen Sie sich vor, im Sommer trieb ich noch meine Späße auf dem Dach im weißen Kleid und betete zum heiligen Antonio, meinen feinen Liebsten. Weihnachten werde ich schon eine alte Nutte sein, so zäh, dass mich nicht mal ein Gaul schwängern könnte. Drei Tage später, kein Schnee, alles zu Pampe geworden, eine Stadt voller Matsch. Um 22:15 Uhr, Genauigkeit ist Göttlichkeit, fuhr Mr. Dreyfus nach Hause. Es regnete, aber er erkannte ihren roten Hut, stoppte das Auto und öffnete ihr die Tür. Ich? Steig ein. Glücksnacht. Warum läufst du im Regen herum? Ich bin so unruhig heute Abend. Schönes Auto. Oh, das ist ein schönes Auto. Was ist es? Ein Cadillac? Ein Ford. Ich habe es noch nie in einem Ford gemacht. Überhaupt in keinem Auto. Aber es geht schon in Ordnung. Zickzack hat mir erklärt, wie man es in einem Auto macht. Zickzack ist mein Geschäftspartner. Er hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Los. Zickzack hat mir erklärt, man kuschelt sich so schön auf den Vordersitz. Kuschelt man sich so auf den Rücksitz. Kuschelt sich auf den Rücksitz. Ist reizend. Wenn die Streife sie anhält, sagen sie einfach. Ich bewundere nur die Aussicht, Officer. Die Dame ruht ihr müdes Haupt aus. Frage ihn. Soll ich mein müdes Haupt in Ihren Schoß legen? Sie sind auch nicht gerade ein Plappermaul, was? Ich bin ein Plappermaul. Das Erste, was mein kleiner Bruder in der neuen Sprache lernte, als er von der Insel kam, war... Halt's Maul, Rosinda. Halt's Maul, Rosinda. Jetzt wissen Sie, wie ich heiße. Frage, wie er heißt. Wie heißen Sie? Bitte. Nicht, dass ich neugierig wäre. Ich will es nur wissen für den Fall, dass die Sache, naja... Leidenschaftlich. Sie wissen schon. Leidenschaftlich wird. Wie zum Beispiel... Mortimer. Mortimer. Stanley. Stanley. Ich heiße Leo. Leo. Leo. Oh nein. Leo. Leo, soll ich ihn einlutschen, Fabi? Leo, soll ich ihn einlutschen? Nein, aber trotzdem vielen Dank. Diese Unterhaltung. Wir unterhalten uns wirklich nett. Sagt er so schön, seine Augen gehen. Guck mal die Augen an. Schöne Augen. Sie haben schöne blaue Augen. Danke. Flugzeug. Da fliegt es und blinkt. Ich mache mir oft Gedanken über Flugzeuge. Wie kommt es, dass ich sie sehen kann, sie aber mich nicht? Mein Papa sagt, er fühlt sich so klein in dieser Stadt, dass er einem Frosch unter den Hintern passen würde. Mein Papa braucht neue Zähne. Außerdem hat er 3 Finger verloren, als er eine Tür vom Boston Express zuschlug. Außerdem fällt er immerzu hin. Er sagt, in dieser Stadt ist der Tod eine echte Gefahr für die Gesundheit. Nicht solche Geschichten, mal Konversation. Erzähl, ist das schön. Als es neulich schneite, ja, bin ich dazu gekommen, wie Papa kleine Stücke in den Schnee steckte, Holzstücke. Was machst du da, Papa? Was in seinen Expositus-Namen? Expositus. Namen machst du da? Pflanze kleine Killer, sagt er. Erzähl doch nicht mehr solche Geschichten. Ich sollte ihm das gar nicht alles erzählen. Zickzack würde sagen... Verstehst du, du deprimierst ihn ja, Süße. Deprimierst ihn ja, Süße. Unangenehmes wollen sie nicht Unangenehmes hören. Unangenehmes wollen sie nicht hören. Und nicht mal das mit der Vortreppe. Nicht mal das mit der Vortreppe. Was für eine Vortreppe? Es ist 22.18 Uhr. Was kommt zu Gott? Ich will sie nicht drängen. Zickzack hat mir gesagt... Stehst du vor der Nummer? Vor der Nummer. Lassen Sie sich nicht gerne drängen. Aber danach können Sie es kaum erwarten, den Zipper wieder hochzuziehen. Was ist das mit der Vortrip? Oh. Ja, was war da? Was ist das? Ach, ich bin vergewaltigt worden. Ach. Unter der Vortreppe. Aber es ist alles gut. Ich habe immer etwas Johnson Babyöl bei mir. Die Nummer macht $10. Frage, was zu viel ist. Sind $10 zu viel? Nein. Hier mit der Knete. Hier mit dem Geld. Kann ich sie gleich haben? Nein. Immer besser gleich. Besser gleich als nie. Für den Fall einer Enttäuschung. Keine Sorge. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich bin gut. Ich bin... Exotisch, ich bin... Ja, und fang an, dich auszuziehen. Soll ich mich ausziehen? Ja. Sie öffnet ihre Beine. so weiter und so weiter. Dann lösen Sie sich voneinander. Er sitzt still, das Gesicht mit einem Taschentuch bedeckt. Sie steigt aus und geht nach Hause. Na, wie war's? Okay. Wie hat er gebumst? Weiß. Dann gib mir die Knete. Hier. Interessant, nicht wahr? Aber ist es auch, wie soll ich das sagen, ausreichend? Man könnte gewisse Einzelheiten übersehen oder überhört haben. Zum Beispiel diese köstlichen Laute. Haben wir die alle mitbekommen? Hören wir sie noch einmal. Anderes, was zu dieser Romanze gehört, zum Beispiel, wie sie ausgeflippt sind. Zeigen Sie uns, wie Sie ausgeflippt sind, Miss Rosinda. Na los. Ich fing Fliegen. Die es nicht gab. Was noch? Ich hob den Rock und zeigte mein Mäuschen. Sehr gut. Weiter? Versteckte mich unterm Bett. Und Dr. Klugmann von der Klapsmühle, wo man sogar fürs Pinkeln bezahlen muss, sagte, er war doch nur ein Schmuck, wie alle anderen. Also, was soll's? Sonst noch was? Alle meine Väter haben schmutzige Hände. Drücken Sie sich etwas genauer aus, Miss Rosinda. Als ich ihn das letzte Mal sah, Straße, schmiss ich mein Fenster ein. Sie müssen sich um mich kümmern. Verstanden? Sie müssen sich um mich kümmern. Verstanden? Sie müssen sich um mich kümmern. Verstanden? Rosinda! Du musst dich um Rosinda kümmern! Kümmere dich um Rosinda! Kümmere dich um Rosinda! Sie ist so leer! Sie ist so leer! Grenzen der Nächstenliebe? Gute Frage. Finden Sie nicht? In einer dunklen Nacht geht Mr. Cruz Rosindas Vater, die 95. Straße entlang, klappert mit seinen neuen Zähnen und knabbert an einem Putenschenkel. Frohe Weihnachten von Santa fucking Claus. Oh. Dann fällt er hin und kann kaum atmen. Sind Sie okay? Nein. Soll ich einen Arzt holen? Arzt? Ja, ich war mit dem Götchen Doktor. Doktor? Have you been drinking? Ja. For the Merry Christmas. Und ein scheiß Mäuschen. Ja. Sie gehen jetzt besser nach Hause. Nach Hause? Ja, Sie können hier nicht bleiben. Es ist eiskalt. You're gonna catch pneumonia. Sie werden sich erkälten. Ach, Sie sind es. Mr. Cruz. Ich bin es. Ja, Sie wohnen da drüben, ne? Wohnen? Wie geht es Ihnen? Na, scheiße esse ich nicht. Ein Schritt in der richtige Richtung. Ich will mich nicht beklagen, aber angenommen, ich würde sagen, nein, es geht mir nicht gut. Nicht gut. Ja. Aber thank you. Ich bin gekommen. Sie gehen jetzt besser nach Hause. Ich bin gekommen, um Sie zu sehen, bevor ich umfall, Mr. Dreyfuss, um Ihnen für Ihr Weihnachtsgeschenk zu danken. Ich bin Ihnen ewig dankbar. Wenn Sie meine Tochter noch mal anrühren, bringe ich sie um. Verzeihung. Der Pute war ausgezeichnet, der Wein auch. Die Zähne sind wunderschön. Ehe ich schlafen gehe, tue ich sie in ein Glas. Ich betrachte sie. Ja. Das erste Mal seit einem Jahr, seit man mir die alten Zähne herausgerissen hat, kann ich essen. Aber heute habe ich zu viel gegessen. Zu viel. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. In Dachau. Dachau. Ja, da. Dachau, das ist a kind of prison. Ein Gefängnis. Und, Gefängnis. Wir haben ein Jahr gehungert und dann kam die Befreiung. No liberation. Ja. Und die Befreier haben uns riesige Menge von canned food, Dosenfleisch, you know, canned food gegeben. Am nächsten Tag sind 20 Leute gestorben. Zu viel, zu schnell, zu bald. Hey, es muss 7 Uhr sein. Der Boston Express hat Verspätung. Und der Wind bläst. Hören Sie ihn? Mhm. Der nordamerikanische Wind nagt mir am Herzen. Mr. Cruz, ist Ihre Tochter zurück aus der Anstalt? She back from the asylum? Wenn Sie sie noch mal anrühren, Verzeihung. Würden Sie für Sie sorgen, wenn ich tot bin? Ja. Ich sterbe nämlich heute Nacht. Nicht doch. Ja. Und Sie würden sie nicht berühren? Nein. Wenn Sie erlauben, bleibe ich hier sitzen und sehe zu, wie die Sonne untergeht. Die Sonne ist schon längst untergegangen. Erzählen Sie mir doch nichts von der Sonne. Geben Sie auf Dach sich. Take care. Boston Express, wo bist du, dass du so spät kommst? Boston Express. So starb Mr. Cruz. Morgen des Begräbnisses, ganz in schwarz gekleidet, sagte ich zu meiner Haushälterin. Was sagten Sie zu ihr? Bereite das Gästezimmer vor, Marie. Bereite das Gästezimmer vor, Marie. Halten Sie Ihr schwarzes Schandmaul. Ruhe. Hey, ich wünsche Ruhe. Ja. Das Gästezimmer, fragte ich. Wir kriegen Besuch, sagte ich. Was für Besuch, fragte ich. Ich fürchte, sagte ich verlegen, sie wird deine Geduld auf die Probe stellen. Aber sie ist ein gutes Kind. Warum lacht Rosinda nicht? Schau mal, Rosinda. Diese Rosen sind für dich. Das ist doch lustig, oder? Also, wie ich die Sache verstanden habe, gingen Sie an jenem Morgen um 11 über die 95. Straße, um Sie zu besuchen? Ja. Das Logierhaus war ruhig, schien vollkommen verlassen und dunkel. Könnte die Hand nicht vor Augen sehen. Da kam dieser Zuhälter aus dem Dunkel. Sir, kann ich Ihnen helfen, Sir? Man hat das elektrische Licht abgestellt. Grauenhafte Zustände. Geben Sie acht. Das sagten Sie doch mehr oder weniger wörtlich. Ja, so eine erstaunlich präzise Imitation meiner Person. Dann zündeten Sie ein Streichholz an, stimmt? Stimmt. Und sagten, heilige Mutter Gottes, das ist ja unser Mr. John persönlich. Ja, und Sie sagten, wie meinen? Und Sie sagten, John ist ein beliebter Ausdruck für den Kunden einer Prostituierten. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich weiterreden soll. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich weiterreden soll. Sie auch nicht? Das Mädchen ist barbusig. Ich bin Miss Rosindas Geschäftsberater. Geben Sie mir Ihre Hand. Sie sind alle beim Begräbnis. Vorsicht, Mr. John. Vorsicht, Mr. John. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir müssen hier nämlich auf der Treppe warten, bis Rosinda frei ist. Ja, ist Rosinda zu Hause? Ja, nicht so laut, nicht so laut. Rosinda? Nicht so laut. Nicht so laut. Officer Kloski ist doch bei ihr. Ganz ruhig. Ich muss sie sehen. Ich muss zu ihr sofort. Ja, wäre das aber fair? Wäre das fair gegenüber Officer Kloski? Hier. $20. Nein. Verstehen Sie, nicht von einem Nachbarn. Nie. Naja, vielleicht doch. Verstehen Sie, die Geschäfte, die sind miserabel. Ach, Mr. John, Talent reicht nicht, Aussehen hält nicht und die Konkurrenz ist mörderisch. Außerdem, was haben Sie mit meinem Juwel gemacht, mit Rosinda? Rosinda? Sie kann nicht mehr richtig vögeln, seitdem Sie sie in der Second Avenue aufgelesen haben. Sie dreht sich zur Wand, sie fängt fliegen, die anderen nicht sehen. Sie zieht ihre Bluse aus und stellt ihre Reize zur Schau. Sie ist freundlich, aber scheiße, Mr. John, Freundlichkeit ist nicht genug. Außer für Officer Kloski, der eine unglückliche Kindheit hatte. Drei reiche Kunden sind heute Morgen verärgert abgezogen. Und beim vierten Mal musste ich ihr eine knallen, damit sie wieder zurückgeht auf den Strich. Und ihr armer Vater, er ist noch warm im Grab. Welche ist Ihre Tür? Sie hören mir ja gar nicht zu. Welche ist Ihre Tür? Hören Sie mir doch zu, verstehen Sie? Sie ist das Beste, was ich je hatte. Eine Naturbegabung, diese Wärme, diese Säfte, ein Arsch wie ein Mond. Verstehen Sie mich nicht falsch, sie ist nichts für mich, ich treib's ja nur mit Weisen, aber was haben Sie mit meinem funkelnden Juwel gemacht? Mir hast du den Weg. schrecklich. Rosinda? Und sie fragte, wer ist da? Wer ist da? Und dann sagte sie, warten Sie, bis Sie dran sind. Warten Sie, bis Sie dran sind. Dann bin ich hineingegangen in ihr Zimmer. Und da war dieser schüchterne Polizist, Mr. Kloski, erhob sich. Und sie spielte die Abgebrühte, nicht sehr überzeugend. Und sie sagte, lassen Sie mich in Ruhe. Und? Ja, Sir. Ja, und der Polizist hat Erdnüsse gegessen aus einer Tüte. Da habe ich ihm gesagt, würden Sie bitte gehen. Sehr gern, bin sowieso fertig. Danke fürs 9. Weltwunder, Rosinda. Auf Wiedersehen. Mhm. Zieh dich an. Ja, Sir. Naja, dann hat sie ihre Bluse angezogen. Ich habe es zugekriegt. Dann nahm sie da ihre Hand und führte sie über die Straße zu meinem Haus. Ich habe ihre Hand gehalten, konnte sehen, dass sie Angst hatte. Sonst habe ich dich nicht berührt, nicht wahr? Nein, Sir. Miss Rosinda, bitte sprechen Sie laut und deutlich, damit wir alle Sie hören können. Er hat mich nicht berührt. Danke. Ja, dann, wir waren in meinem Haus und die Marie hat dir dein Zimmer gezeigt. Richtig. Dann hast du gebadet, zu Abend gegessen, ferngesehen, stimmt? Ja, Sir. Bin ich zu dir ins Zimmer gekommen? Nein, Sir. War ich in irgendeiner Weise aufdringlich? Nein, Sir. Wo war ich? Unten. Unten? Aber woher weißt du das? Ich bin runtergegangen. Warum bist du runtergegangen? Ich hatte Angst in dem Zimmer. Ich war es nicht gewöhnt, allein zu schlafen. Also ich war da unten. Was habe ich gemacht? Sie haben ein Buch gelesen. Wo? Auf dem Sofa. Ich habe mich neben Sie auf das Sofa gesetzt. Wie nah? Nicht zu nah. Ja, würden Sie uns bitte zeigen, wie nah? Ja, Rosinda, lass uns zeigen, wie nah. Hier ist das Sofa. Jetzt zeig uns, wie nah du bei mir warst. So. Ja, und was taten Sie dann? Er zeigte mir ein Bilderbuch. Hier, Rosinda, diese 12 liegenden Gestalten stellen die Haupttugenden dar. Und da steht es geschrieben, ich habe diesen Ort gewählt und geweiht, auf dass mein Herz hier wohne, auf immer da. Mhm. Warum lächelst du? Ich wusste nicht, dass ich lächle. Gibst du mir dieses Lächeln? Sind Sie verrückt? Komm, gib es mir. Lassen Sie das. Sie machen mir Angst. Ich will dieses Lächeln. Ich will es jetzt. Ich warne dich, ich bin Spezialist für Lächeln. Ich bin ihm oft begegnet, den geschürzten Lippen, dem tückischen Weiß der Zähne. Wenn ich einen flügellahmen Vogel nach Hause brachte, lächelten sie. Seht ihn euch an, seht euch diesen wohltätigen Gauner an. Als ich nach Dachau ging, freiwillig, ich hätte wegrennen können, aber ich bin gegangen. Wo sonst hätte ich hingehen sollen? Da lächelten sie wieder, wieder mal in Aktion, das Satansbraten. Hey Leo, glaubst du bist Jesus? Nun ja, diese Möglichkeit habe ich erwogen. Und sogar in Dachau Da war dieser erstaunte Rabbi und er sagte, während er lächelte, warum um Gottes Willen sind Sie hier, Herr Dreyfus? Und ich sagte, um Gottes Willen. Wer ist Gott? Naja, Gott ist dieses mahnende Flüstern im Kopf und das kühle Kichern. Alles andere ist zu schwierig, nicht wahr? Man weiß nie so recht, woran man ist, zum Beispiel mit dem Vertrauen. Und wie lange Respekt anhält. Aber Hass ist einfach. Es ist so leicht zu hassen. Wieso? Ich liebe dich. Lassen Sie diese Schweinereien. Warum glaubst du mir nicht? Ihnen glauben. So. Wenn Sie sagen würden, schmier dich ein, bück dich, würde ich Ihnen glauben. Wenn Sie sagen würden, halt's Maul und putz meine Schuhe, würde ich Ihnen glauben. Wenn Sie sagen würden, hast du mir Geld aus den Hosentaschen genommen und wenn Sie mich ein paar Mal mit den Füßen treten, würde ich Ihnen glauben. Oder wenn Sie sagen würden, okay, komm für eine Woche zu mir, Miete frei, wir machen eine Nummer nach jedem Frühstück, dann würde ich Ihnen glauben. Und wenn Sie am Ende dieser Woche sagen würden, okay, das war's, und jetzt mach, dass du hier rauskommst mit deinem dämlichen schwarzen Arsch, und mir auf der Straße nicht mal mehr zuwinken würden, ja, dann würde ich Ihnen glauben. Das würde ich Ihnen glauben, weil ihr nämlich so seid, ihr weißen Arschlöcher. Ach Gott, was für Dramen. Eines muss ich Dramen zugute halten. Sie dauern nicht sehr lange. Natürlich, andere Dinge dauern auch nicht sehr lange. Nichts dauert sehr lange. Ja, es ist 3.30 Uhr und Mr. Dreyfus ist ausgegangen. Mhm. Um ihr eine Schreibmaschine zu kaufen. Naja, auch das geht vorbei. Wie lange kennen Sie ihn? Ja, ich war noch fast ein Kind. Als ich ihm die Schönheiten der französischen Sprache vermittelte. Und anderes schön. Im großen Elternhaus voller Bücher und Badezimmer. Brachte ihm das Frühstück ans Bett. Lehrte ihn die Konjugation. Heilte ihn von der Selbstbefleckung. Auch eine Leistung. Wir können nicht alle Jungfrauen von Orléans sein. Ja, meine Eltern waren ausgegangen. Das Haus war dicht gemacht für die Sommerferien. Die Mottenkugeln knisterten. Er kam zu mir in Knickerbockern. Und auf dem Sofa, auf den knisternden Kristallen, husteten wir unsere Keuschheit aus. Wie er den langsamen Walzer tanzt. Ave moi d'amour. La la la la la la la la la la la. Was wird werden aus diesen eleganten jungen Männern? Goldene Locken. Und jede Nacht kam er in mein Zimmer. Stell, mais, nous nous aimons. Wenn wir uns berührten, zirpte unsere Haut wie Grillen. Und dort lag er im Bade. Mit nichts. als einem goldenen Kreuz um den Hals in seiner ganzen beschnittenen Pracht. Seine Mutter war Jüdin. Ja, und ich sagte zu ihm, Leo, mon amour, du musst dich entscheiden. Entweder du nimmst das da ab, oder du deckst das da zu. Darauf verließ er mich und ging zu Gott. Aber Gott dauerte auch nicht sehr lange. Eines Morgens ging er so still davon, wie er gekommen war. Was geschah da mit meinem eleganten Jungen? Fing an, durch die Straßen zu marschieren, zu demonstrieren. Für was? Was gibt's zu demonstrieren, wenn man 4 Badezimmer besitzt? Die goldenen Locken sich blutig färben lassen. Für was? Für mich? Oh nein. Was ist so Besonderes an den Äthiopiern, dass er sich ihretwegen die Zähne ausschlagen ließ? Was haben die Spanier ihm Gutes getan, dass man ihn auf einer Bahre nach Hause tragen musste? Oder die Tschechoslowaken oder die Mandschuren, ach du meine Güte, und die verdammten Kommunisten mit ihren Schiebermützen. Was war denn so toll an ihren Gesprächen, dass er sich ihretwegen die Schultern auskugeln ließ? Warum ist er nicht beim langsamen Walzer geblieben, worin er ein solcher Meister war, oder? Bei Gott, für den er sich seine goldenen Locken nicht hätte blutig färben lassen müssen. Jetzt sind sie weiß und werden dünn am Scheitel. Als wir nach Amerika kamen, waren ihm die Leute ausgegangen zum Demonstrieren. Die Juden, die waren okay, die Mandschuren ließen sich's gut gehen. Jetzt ist er unten bei den Schwarzen angelangt, am Grund des Fasses. Was haben denn die für ihn getan, was ich nicht getan hätte? Haben sie ihm je die Krampfadern massiert? Einen Kamilleneinlauf gemacht? Die ganze Nacht gewacht und gewartet, bis sein Mumps abklingt. Oh, dieser undankbare Leo. Er trinkt seinen Tee mit mir, aber meine Beschwerden hört er sich nicht an. Und was hab ich für Beschwerden? Leiden diese Schwarzen unter fliegender Hitze? Haben sie Schmerzen in der Seite? Die sehen alle aus, als kämen sie gerade vom Urlaub in Südfrankreich. Dieses Mädchen, das er ins Haus geschleppt hat, aufgelesen wie einen streunenden Hund. Wenn ich ein Hinterteil hätte wie sie, ich würde den ganzen Tag zu Hause bleiben und mich im Spiegel bewundern. Mein Gott, wie soll das enden? Er kauft ja Bücher, schickt ihn zur Schule, hat ja eine Schreibmaschine gekauft. Und während er unterwegs ist, lässt sie ihre Leute hier rein. Sie schwärmen durchs ganze Haus. Sie trinken, sie trommeln. Sie plündern den Kühlschrank aus. Sie tanzen. Oh, sie spielen verrückt. Oh. Sie haben die Toilette besetzt. Sie riegeln die Tür ab. Sie, was machen Sie denn da drin? Was machen Sie nur? Wo warst du, Leo? Sie sind hier. Sie sind gekommen. Wir sind im ganzen Haus. Sie hat sie immer geholt. Marie, nimm dich zusammen. Schmeiß sie raus. Wir müssen gastfreundlich sein, Marie. Das Bier ist alle. Wollen Sie eins? Ja. Dann geben Sie was dazu. Ja. Danke. Schönes Haus haben Sie. Wenn Sie mal loswerden wollen, lassen Sie mich wissen. Wenn du diese Leute nicht an die Luft setzt, pack ich. Marie, das sind sehr nette Leute. Hallo, Christiana. Wo ist das Scheißhaus? Ich ruf den FBI! Marie, zeig dem Jungen sofort die Gästetoilette. Scheiße, komm, zeig sie mir. Sie besetzen das Haus. Die Toilette ist oben schon verstopft. Jemand hat die New York Times reingeschmissen und ich habe sie noch nicht gelesen. Ich geh und hol einen Polizisten. Es tut mir leid, hier unterbrechen zu müssen. Bitte, gehen Sie wieder zurück auf Ihre Plätze. Hm. Merken Sie denn nicht, wohin diese Hysterie führt? So jedenfalls geht es nicht. Gefühle sind nicht genug, so genussvoll sie auch sein mögen. Wir lassen ja all das außer Acht, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel? Asche auf dem Boden. Ja, genau. Ein Akt symbolischer Missachtung sozusagen, nicht wahr? Oder die Verschandelung der Toiletten. Sinnlos, mögen Sie sagen. Aber denken wir daran, dass Wut auf Eigentum nicht unberechtigt sein muss. Eine bescheidene Form des Luditismus. Was? Luditismus? Die Luditen, müssen Sie wissen, zerschlugen ihre Maschinen zu Beginn der industriellen Revolution. Sie reden zu viel. Wer hört zu? Keiner. Hören Sie mal zu, mein Junge. Ich versuche hier mit dem Auge des Richters fürs Detail die Dinge aufzuzeigen, die in diesem Mordfall die größte Rolle spielen. Die Sonne zum Beispiel. Die Sonne schien doch, nicht wahr? Es war ein herrlicher Tag. Der Himmel war blau. Stimmt's? Mr. Dreifuß ging unter dem blauen Himmel mit der Schreibmaschine unter dem Arm nach Hause. Eine Brise vom Fluss verstärkte sein Glück. Da sind also die Schreibmaschine und sein Glück. In Anbetracht des Tumultes, der folgt, ist es nicht unwichtig zu betonen, dass er glücklich war. Klassisch gesprochen war es die kleine Freude, die der Endtragödie vorausgeht. Ich summte ein Liedchen. Ja, bitte, Mr. Dreyfuss. On a slow boat to China. Haben Sie ihn summen gehört? Na bitte. Wie leicht verpasst man das alles? Was ist mit der Rose zum Beispiel? Wo ist der Junge mit der Rose? Hallo, Christiano. Dies ist nämlich eine der Rosen, die Mr. Dreifuß Rosinda gegeben hatte. Sie waren alle verwelkt, aber aus irgendeinem Grund rettete der Junge eine von ihnen aus dem Mülleimer und trägt sie seitdem mit sich herum. Sicher stimmen Sie mir zu, dass das ein wesentlicher, wenn auch irgendwie obskurer Punkt ist. Und Sie waren alle in seinem Haus. Stimmt's? Eine kurze Spannung, sie wurden still. Blicke. Verstohlene Gesten. Stumme Fragen. Ja, wie Arme sich eben in reicher Umgebung benehmen. Wie wird es enden? Wie weit wird er gehen? Wie weit werden Sie gehen? Und dann, wie Mr. Dreifuß ins Haus trat, die Treppe hochstieg, ins Wohnzimmer ging. Er sagte, was sagten Sie, Mr. Dreifuß? Ich sagte, wie schön, wie geht es Ihnen? Bitte bleiben Sie sitzen, consider yourself at home. Fühlen Augenblick, Sie sich Augenblick, nicht so schnell. How are nicht, you have very nice to Mr. Dreifuß. Nicht so schnell. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, so zu hetzen. Es geht doch nicht darum, was Sie sagten, sondern wie Sie es sagten. Und was Sie fühlten, während Sie das sagten. Also, was fühlten Sie, während Sie das sagten? Ich war froh, Sie in meinem Haus zu sehen. Naja, das ist doch wichtig. Finden Sie nicht? Zugegeben, ich sah die Asche auf dem Boden. Aufblitzender Verdruss, aber großartig unterdrückt, als ich die Aschenbecher verteilte und dann sagte ich und naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Sie sagten, wo ist Rosinda? Eifersucht. Also wo ist sie? Rosinda ist? Ja, wo ist Rosinda? Rosinda. Rosinda. Rosinda Linda. Ah ja, Sir. Ja. Sie zeigt Leroy ihren neuen Wohnsitz. Leroy ist wieder da. Ja, hallo. Und deshalb sind wir ja hier, um Leroys Rückkehr aus dem Knast zu feiern. 3 Monate wegen tätlicher Beleidigung von Mr. Tuttle. Also, Leo, ich kann das nicht noch einmal durchmachen. Erzähl doch einfach, wie es war. Mach es nicht vor. Jeden Abend wische ich den Boden auf, aber das Blut geht nicht ab. Marisa, ich spür. Neulich fand ich ein Stück von ihm in einem Spalt auf dem Boden. Sie müssen verstehen, erst hier auf dem 3. Treppenabsatz wurde ich nervös. Bis dahin hatte ich mich fest in der Hand. Na komm, machen Sie weiter. Hetzen Sie mich nicht. Es ist schön und gut, das Temperament mit sich durchgehen zu lassen, aber ich möchte mir lieber Zeit nehmen, wenn Sie gestatten. Und Schritt für Schritt vorgehen, objektiv. Ich sagte... Niemand hat Schuld. Wie ich sagte, ich ging die Treppe hinauf. Die Vorstellung, wie Rosinda in ihrem Schlafzimmer mit diesem Klempner... Da war ein Klumpen in meinem Magen, genau hier. Ich leugne es nicht. Und meine Hände waren schlüpfrig vor Schweiß. Wo ist der Junge? Hier, Cristiano. Liebling. Oh, Kleiner. Mord. Das haben Sie nicht gesagt. Sie waren doch ins Arbeitszimmer gegangen, um zu telefonieren. Geben Sie mir doch noch eine Chance. Lass ihn sofort los, Marie. Du kriegst keine Chance mehr. Verbrechen sind unwiderruflich, so wie die Zeit. Also, dann seht ihr, der Junge war hinter mir. Er war direkt hinter mir. Er war klein für sein Alter. Ich konnte ihn nicht sehen. Konnte ich dich sehen? Nein, Cristiano. Dann trat ich ohne zu klopfen ins Schlafzimmer. Sie saßen auf dem Bett und hielten sich an den Händen. Na und? 2 Knöpfe ihrer Bluse standen offen. Daran erinnere ich mich nicht. 2 Knöpfe offen, Rosinda, die Haut zu sehen. Trotzdem, ich bitte das zu beachten, ich war ganz ruhig. Mach es nicht vor. Erzähl's nur. Mach's nicht vor. Guten Tag, Rosinda. Entschuldigung, wir haben was zu bereden, Leroy und ich. Ja. Privat. Oh, das ist... ganz selbstverständlich. Bin ich gefasst? Ihr Mund zuckt. Das ist Leroy, der Klempner. Freut mich. Freut mich. Haben Sie gesehen? Er verspottete mich. Absichtlich verspottete er mich. Lassen Sie doch die Scheiße ausreden, Mann. Haben Sie gehört? Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Sei bitte still, Leroy. Unser Haus wird abgerissen. Wirklich? Alle müssen bis zum 1. raus sein. Können wir bei Ihnen wohnen? Hier wohnen? Ja. Hier alle? Ja, alle. Ich denke, Sie stimmen mir zu, das war nicht der glücklichste Augenblick für eine solche Bitte. In Anbetracht meiner kochenden Eifersucht, meine ich. Mein Mund zuckte, meine Augen schweiften unruhig umher. Normalerweise hätte ich nicht protestiert. In diesem Haus ist viel Platz. Hier wohnen? Meine Liebe, ich glaube nicht, dass es nötig ist. Für eine kurze Zeit? Ich denke, wir suchen woanders eine passende Unterkunft für Sie. Sie sind ganz brav. Darüber sprechen wir ein anderes Mal. Wir sprechen jetzt darüber. Ja. Okay. Rosinda hat mir das Haus gezeigt. Ich könnte mit ihr die Bude teilen. Mama... und der Junge könnten unten im Wohnzimmer kampieren. Mama kocht gut. Mhm. Ihr wilder Reis ist prima. Ich glaube nicht, dass das ein gelungenes Arrangement wäre. Sie dürfen nicht hier wohnen? Es wäre nicht praktisch, meine Liebe. Aber wo sollen Sie hin? Wir sollen auf die Straße. Wir haben Gesellschaft bekommen. Wer hat hier ein Klappmesser? Wer hat den Bullen gerufen? Haben Sie ihn gerufen? Natürlich nicht. Was habe ich dir gesagt? Er hat den Bullen gerufen. Sie sind taub, junger Mann. Sie sind taub. Ich habe gerade gesagt, dass ich die Bullen nicht gerufen habe. Meine Haushälterin vielleicht, aber nicht ich. Alles in Ordnung, Officer. Kein Grund zu beunruhigen. Wer hat hier ein Klappmesser? Irgendeine Frau sagte was von Messern. Muss ein Missverständnis sein. Wir feiern eine kleine Party, das ist alles. Tut mir leid, dass Sie umsonst bemüht wurden. Wer da hat das Messer? Der Klempner. Du hast ein Messer, Bursche? Nein. Komm mal her. Er hat kein Messer. Ich? Komm mal her. Dreh dich um, Hände gegen die Wand. Okay. Und was ist das? Okay, ab in den Bunker mit dir, Bursche. Oh, sagen Sie nicht Bursche zu ihm, Sie Armleuchter. Er hat nichts getan, Herr Leo. Sagen Sie dem Bullen, dass er nichts auf getan hat. Von dem will ich keinen Gefallen. Komm, gehen wir, Rosinda. Du bleibst besser hier, Rosinda. Warum verschlucken Sie nicht Ihre Zunge, Mann? Ich hab Ihr Gesalbe satt. Komm, Chica. Begleite mich zu meiner Limousine. Rosinda. Du bleibst? Er wird für mich sorgen. Fräulein, Rosinda, wunderbar. Du warst mal schwarz. Jetzt bist du nur noch ein großes weißes Loch. Na los, Mann. Los, fangen Sie richtig zu, so wie ich es immer gemacht habe, mit meinen Leuten. Hey, richtig. Warum haben Sie ihn geschlagen? Sein Ton gefällt mir nicht. Warum haben Sie ihn so doll Tut geschlagen? Tut mir leid, Rosinda, aber ich dulde keine Obszönitäten in meinem Leben. Scheiße, Mann, so doll hätten Sie meinen Geräusch nicht schlagen sollen. Er hat Joe doll geschlagen, stimmt's? Stimmt's. Sie werden mir sicher zustimmen, stimmt's? Dass ich provoziert worden bin. Ihr geht jetzt besser nach Hause, Freunde. Ihr bleibt. Ihr bleibt alle. Für alle wird gesorgt. Es gibt genug Platz. Es gibt genug Platz für alle. Alle bleiben. Kommt, kommt nach oben. In jedem Zimmer werden frisches Obst und weiße Rosen stehen. Okay, verkrümelt euch jetzt. Bitte gehen Sie jetzt. Danke. Danke sehr. Danke. Also hier müssen wir besonders Acht geben, dass wir den roten Faden nicht verlieren. Tut mir wirklich leid. Kühlen Kopf bewahren. Tut mir leid, aber Sie können nicht bleiben. Drängeln Sie nicht. Die Fahrt ist vorbei. Das geht einfach nicht. Später vielleicht. Vorsehen, vorsehen. Eine Schere rein, bitte. Das ist das Letzte, was Sie wollen. Jegliche Art von... Schritt für Schritt. Unannehmlichkeit. Bitte. Sicherlich. Ja, Sie verstehen. Verstehen Sie nicht? Sie werden es verstehen, ja? Die Mutter kann es nicht verstehen. Erklären Sie es ihr. Erkläre es doch jemand, bitte. Kopf voller knallfrischer, widerlicher Leiber. Kriegt keine Luft. Wo ist das Wörterbuch? Nicht stoßen! Nur die Ruhe. Nur die Ruhe. Geben Sie mir das Wörterbuch. Geben Sie mir das Wörterbuch. Ich suche es für Sie raus, die Bedeutung, das Wort. Was ist das Wort, das richtige Wort? Was ist das Wort? Dummes, schwarzes Luder! Oh, gib mir das Messer! Ich tranchiere in den Schwanz! Officer! Nun gut. Unterbrechen wir für einen Moment. Zerstreuen Sie sich. Gehen Sie wieder zurück auf Ihre Plätze. Entspannen Sie sich, entspannen Sie sich. Sie dürfen auch rauchen, wenn Sie wollen. Das ist alles sehr aufregend, nicht wahr? Nur konnte man überhaupt nichts erkennen. Alle wichtigen Einzelheiten gingen verloren. Ich muss dann wohl zurückgehen bis zum Beginn des Mordes. ein Handgemenge. Ein Messer taucht blitzend auf. Mr. Dreyfus schreit entsetzt. Officer, Officer Kloske feuert. Einmal, zweimal, dreimal. Schreie. Sie verschmelzen alle zu einem, sich windenden, sich aufbäumenden Körper. Dann fällt der Junge namens Hühnerbrust aus dem Haufen. Kullert 10 Stufen runter, fällt aufs Gesicht und bleibt still liegen. Viel zu schnell. Ja, genau. Genau. Also, wenn es recht ist, machen wir das noch einmal. Schritt für Schritt. Und dann lassen wir uns Zeit. Mr. Dreyfus schreit entsetzt, Officer. Officer Kloske feuert einen Warnschuss ab. Mutter Cruz bedeckt ihren Kopf. Der Zuhälter Zickzack duckt sich. Rosinda hebt das Messer. Officer Kloske feuert noch einmal, diesmal tiefer. Mr. Leroy, der Klempner, nimmt Rosinda das Messer weg und holt damit nach Dreyfus aus. Hühnerbrust legt seinen Arm um Mr. Dreyfus' Taille. Die Haushälterin Marie zeigt auf Officer Kloske. Leroys Faust landet auf Dreyfus' Ohr. Rosinda versucht, Leroy wegzuzerren. Officer Kloske zielt tief. Zuhälter Zickzack legt sich Rosinda um den Leib. Wer hat jetzt das Messer? Schwer zu sagen. Mr. Dreyfus stößt Hühnerbrust weg. Officer Kloske feuert in die Gruppe. Hühnerbrust zuckt und kommt langsam, seinen Kopf haltend, nach vorn. Rosinda streckt langsam ihre Arme aus. Mutter Cruz öffnet langsam die Arme für Hühnerbrust. Hühnerbrust macht einen langsamen Purzelbaum, zuckt langsam mit einem Fuß, stirbt langsam. Officer Kloske geht langsam zu ihm. Sieht ihn langsam an. Beginnt langsam zu kotzen. Zickzack und Leroy packen ihn langsam, nehmen ihm langsam den Revolver ab, verprügeln ihn langsam. Marie nähert sich Hühnerbrust langsam, sieht ihn an, wendet langsam den Kopf ab, findet langsam ein Stück Gehirn in einem Spalt auf dem Fußboden. Dreyfus kniet langsam nieder, steht langsam wieder auf, um langsam wegzugehen. Rosinda setzt sich langsam hin, fängt langsam an zu schreien, bedeckt das Kind langsam mit einer Zeitung. So war's. So ist es. Sein Genick ist auch gebrochen. Sollte man nicht für möglich halten, dass die so schnell brechen? Was soll das heißen? Er war zerbrechlich. Er hustete den ganzen Winter. Aber Junge, Junge, laufen konnte ich. Und er war so sauber. Seine Lehrerin, Miss Bratzky, sagte, er konnte schön malen. Ja, Er hat mir mal einen Mann, eine Frau und ein Kind gemalt. Und ein Haus mit einem qualmenden Schornstein. Und einen Sonnenuntergang. Ja. Und noch andere Sachen. Als alle gegangen waren, habe ich den Boden gewischt. Dann ging ich Leo suchen. Er war nicht im Garten. Nee. Er war nicht in der Küche. Er war nicht im Wohnzimmer. Na dann? Dann wusste ich, wo er war. Auf dem Treppenabsatz hörte ich ein Geräusch. Das Badezimmer war verriegelt. Ich stand vor der Tür und sie ging nicht auf, weil sie verriegelt war. Und dann habe ich geklopft. Ich habe gesagt, Leo, du, lass mich rein. Ich weiß ganz genau, dass du da drin bist. Ich habe gehämmert, ich habe mit dem Fuß dagegen getreten und ich wusste dann gar nicht mehr, was ich tun sollte. Denn da hinten im Gang, da stand ein Stuhl. Da bin ich dahin gelaufen. Ich habe den Stuhl genommen, bin ganz schnell zurückgelaufen. Ich habe den Stuhl hochgenommen. Ich habe den Stuhl gegen die Tür geschlagen. Und nochmal fest und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann war so ein, dann ging es ein bisschen auf und ich konnte dann durchsehen. Und dann sah ich ihn da stehen. Er stand am Waschbecken und schlug mit den Augen gegen den Spiegel vom Arzneischrank. Ich guckte mir das ein Weilchen an und dann habe ich versucht, ihn zurückzuhalten. Ja, ich versuchte, ihn daran zu hindern. Madame, Sie buhlen um Mitleid, Madame. Nein. Ja. Das Waschbecken war voller Glasscherben. In einer Hand zwei Augäpfel. Mein Onkel Richard hatte Magenkrebs. Die Schmerzen wurden so schlimm, dass er ihn sich selber rausgeschnitten hat. Mit einem Krebsmesser. Mhm. Nun, wo das Beweismaterial gesichtet ist, darf ich den Zeugen empfehlen, uns solche langweiligen und belanglosen Einzelheiten wie die Lebensumstände des Angeklagten zu ersparen. Etwa die 2000 Kubikmeter Lebensraum gegenüber den Zweien des Opfers. Oder die Hautfarbe des Opfers, die lila war, wie die Wut. Die Natur und damit auch die Gerechtigkeit lässt Schwarz und Weiß gar nicht zu. Selbst die schwärzeste Nacht wird von einem Stern bedacht. Und selbst das Weißeste in Gottes Schöpfung, ich denke da ans Papier, es bleibt nicht lange makellos, aus literarischen oder sanitären Gründen. Und was die Armut betrifft, die es nirgendwo gibt, außer woanders, so ist sie allein auf die Dummheit der Armen zurückzuführen. Mögen sie uns erhalten bleiben bis in alle Ewigkeit, Amen. Auch das zarte Alter des Opfers sollte uns nicht beirren. Nichts in der Natur ist so unzart wie die Jugend. Nicht so grausam, so verderbt. nichts ist so logisch wie diese jungen Vandalen, die unsere Straßen heimsuchen. Der Strang ist noch zu schade für sie. Und deswegen bin ich auch unbeirrbar gegen die Todesstrafe. Also zugestanden, dass das Opfer arm, schwarz und jung war, in dieser Reihenfolge der Schönheit schwarz ist, die Jugend vergeht, aber Armut obszön ist. Wer also wird unsere Kloaken reinigen? Ich habe zugestanden, dass er all das war und deshalb weniger tugendhaft als Sie und ich. So muss ihm doch ein Schimmer von Gottes schönsten Geschenk gewährt worden sein, ein gesunder Verstand. Und wenn er diesen gesunden Verstand hatte, muss er die Gemeinheiten erkannt haben, die ihn von solchen Nachbarn wie Ihnen oder mir trennen. Und wenn er also die Schändlichkeiten erkannt hat, diesen Aussatz, dann hätte er beschließen sollen, etwas dagegen zu unternehmen, Abhilfe zu schaffen. Zum Beispiel, indem er über die Straße gekommen wäre, um uns die Kehle durchzuschneiden. Gut, gut, gut. Wir wissen nach zuverlässigen Berichten, dass dieses Kind von besonders sanfter Natur war, aber wir dürfen uns doch nicht vom Gefühl beherrschen lassen, nur von der Vernunft. Und nach den Regeln der Vernunft hatte er alle Ursache, uns die Kehlen durchzuschneiden. Außerdem, wenn man ihn oder das, was da von ihm übrig geblieben ist, aus dem Rinnstein birgt, wird er noch immer die Rose umklammern als Symbol der Liebe für seine Feinde. Und das bestätigt unseren Verdacht, dass er nicht nur jung, schwarz und arm, sondern auch ohne Verstand war. Und was kann man schon tun mit tollwütigen Hunden? Ich muss sagen, Mister, Sie haben sich mit vorbildlicher Logik verhalten und zum legitimen Mittel der Selbstverteidigung gegriffen, wofür es vor diesem Gericht keine Strafe gibt. Wenn jedoch das Opfer und nicht wir vor Gericht stünden, was meine Aufgabe viel leichter machen würde, dann würde ich zu ihm sagen, bring uns um. Der Voyeur. Hörspiel von George Tabori. Deutsch von Ursula Grützmacher. Mit Günter Einbrot, George Tabori, Brigitte Kahn, Rainer Frieb, Ursula Höpfner, Nico Grünecke, Murray Levy, Detlef Jakobsen, Brigitte Röttgers, Klaus Fischer. Ton Hans Martin, Andreas Narr. Regieassistenz Doris Sossenheimer. Musikalische Mitarbeit Birger Heimann, Regie Jörg Jannings. Eine Produktion des RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg und dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart.